Heute Science Fiction. Liebe Lauscher an den Radiogeräten, heute Nacht lernen Sie einen Mann kennen, der am liebsten gar nichts mehr hören würde. Albert Brock. Er ist der Titelheld der Kurzgeschichte Der Mörder, die der amerikanische Science-Fiction-Autor Ray Bradbury 1953 veröffentlichte. Die Hörspielfassung wurde 1975 in Kunstkopf-Stereophonie produziert, eine Art Vorläufer des 5.1 Surround-Sounds. Alles, was Sie für den optimalen Höreindruck benötigen, sind Stereoempfang und geschlossene Kopfhörer. Bei dieser Aufnahmetechnik wird ein künstlicher Kopf mit Mikrofonen an der Stelle der Ohren bestückt und in der Mitte des Studios positioniert. Er nimmt Sprache und Geräusche ähnlich auf wie das menschliche Gehör, wodurch bei der Wiedergabe ein realistischer Raumklang entsteht. Mit dem Verfahren wurde in den 70er Jahren in Deutschland besonders beim Sender RIAS in Berlin experimentiert, vor allem von den Regisseuren Ulrich Gerhardt und Hans-Ulrich Minke. Sie waren auch maßgeblich an der Realisation des ersten im deutschen Radio ausgestrahlten Kunstkopf-Hörspiels Demolition von Alfred Bester beteiligt, das bei der Funkausstellung 1973 als Sensation gefeiert wurde. Die Wirkungsmöglichkeiten der kopfbezogenen Technik werden im folgenden Hörspiel besonders in den ersten Minuten deutlich, in denen ein Psychiater zunächst durch eine lange Reihe musikbeschallter Flure gehen muss, bevor er die Isolierzelle erreicht, in der Albert Brock inhaftiert ist. Warum er dort eingesperrt wurde, erfahren wir gleich von Brock selbst. Der Mörder von Ray Bradbury. Musik begleitete ihn durch die weißen Halle. Er kam an einer Bürotür vorbei. Walzer aus der lustigen Witwe. An einer anderen Tür. Nachmittag eines Fauns. An der dritten. Küss mich noch einmal. Er bog in den nächsten Korridor ein. Schwerter Tanz begrub ihn unter Zimbeln, Trommeln, Töpfen, Pfannen, Messern, Gabeln, Donnern und Zinnblitzen. Das alles verebbte, als er durch ein Vorzimmer eilte, in dem eine Sekretärin saß, angenehm betäubt von Beethovens Fünfte. Er bewegte sich vor ihr. Aber sie sah ihn. Ja. Plan, mein Sohn, nein. Ich hab zu tun. Ich will nur nicht, dass du es vergisst, Dad. Tschaikowskis Romeo und Julia umrauschte die Stimme und floss in die langen Säle hinaus. Der Psychiater ging durch diesen Bienenstock von Büros durch die Überkreuzbestäubung von Themen. Stravinsky paarte sich mit Bach, Haydn ließ Rachmaninow vergeblich zurück, Schubert wurde von Duke Ellington erschlagen. Er nickte den summenden Sekretärinnen und den pfeifenden Ärzten zu, die sich munter an ihrer Morgenarbeit vergaben. Im Büro sah er mit seiner lautlos singenden Stenotypistin ein paar Papiere. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Etwas stimmt hier nicht. Wenn Sie wissen wollen, warum es hier drin so still ist. Ich habe eben gerade das Radio totgetreten. Gewalttätig. Nein. Nur gegenüber Apparaten, die ewig grunzen. Sie sind Mr. Albert Brock, der sich der Mörder nennt. Hier ist Lied. So. So ist besser. Eine ordentliche Schadenersatzrechnung zusammen. Das macht nichts. Wie heißt es doch in dem alten Lied? Don't care what happens to me. Sollen wir anfangen? Gut. Das erste Opfer. Oder eines der ersten. War mein Telefon. Ein höchst gemeiner Mord. Ich stieß es in den Müllschlucker. Ich schaltete den Zerkleinerer mitten im Schlucken ab. Das arme Ding erstickte. Danach erschoss ich den Fernsehapparat. Feuerte 6 Schüsse genau durch die Kathode. Das gab ein herrliches Geklirr. Wie ein herunterfallender Kronleuchter. Wie wäre es, wenn Sie mir erzählten, wann Sie anfingen, das Telefon zu hassen? Es erschreckte mich schon als Kind. Ein Onkel von mir nannte es die Geistermaschine. Stimmen ohne Körper. Es ängstigte mich zu Tode. Später im Leben war mir nie wohl. Das Telefon schien mir ein unpersönliches Gerät. Wenn es wollte, ließ es meine Persönlichkeit durch die Drähte gleiten. Wenn es nicht wollte, dann verschluckte es meine Persönlichkeit. Ist das, was am anderen Ende hindurchrutschte, nur noch eine kalte Fischstimme war? Nichts als Stahl, Kupfer, Plastik. Keine Wärme. Keine Wirklichkeit. Es ist leicht, am Telefon genau das Falsche zu sagen. Das Telefon verändert einfach die Bedeutung der Worte. Und schon hat man sich einen Feind gemacht. Aber natürlich ist das Telefon eine bequeme Sache. Es steht da und fordert dich auf, jemand anzurufen. Der gar nicht angerufen werden möchte. Mich riefen immerfort Freunde an. Verdammt, ich hatte keine Zeit für mich selbst. Wenn es nicht das Telefon war, dann das Fernsehgerät. Das Radio. Der Plattenspieler. Oder es waren Filme im Kino an der Straßenecke. Filme, die mit Reklameprogrammen auf niedrig hängende Cumuluswolken projiziert wurden. Es regnet nicht mehr richtig. Es regnet Seifenlauge. Oder es war zentral gesteuerte Musik in jedem Restaurant. Musik und Werbung in den Bussen, mit denen ich zur Arbeit fuhr. War es nicht Musik? Dann waren es die Büronachrichten und dieser Armbandsender, über den sich meine Freunde und meine Frau alle 5 Minuten meldeten. Wo bist du jetzt, mein Lieber? Oder? Ich habe einen tollen, unanständigen Witz für dich. Da war also ein Bursche. Und ein Unbekannter ruft an und schreit: Hier ist das Meinungsumfrageinstitut. Welchen Kaugummi kauen Sie im Augenblick? Wie fühlen Sie sich? Als hätte man Feuer in eine Zündschnur gelegt. Wie am Rand einer Klippe. Weiter. Was geschah dann? Ich goss eine Papptasse voll Wasser in das Interkommunikationssystem. Und das System hatte Kurzschluss. Einfach wunderbar. Es war wie an einem nationalen Feiertag. Alles geriet in Bewegung. Stehende Stipistinnen liefen völlig verstört herum. Was für ein Aufruhr. Zeitweise ging es Ihnen also besser, wie? Sehr gut sogar. Mittags kam ich auf die Idee, meinen Armbandsender auf dem Gehsteig zu zertrampeln. Eine schrille Stimme schrie gerade aus dem Apparat: Hier ist die Volksumfrage Nummer 9. Was haben Sie zum Mittag gegessen? Da zertrampelte ich das Ding. Danach ging es Ihnen noch besser, wie? Es ließ mir keine Ruhe. Warum sollte ich nicht eine einsame Revolution ins Leben rufen? Um den Menschen von gewissen Bequemlichkeiten zu befreien. Bequem für wen? Rief ich. Bequem für Freunde. Hey Al, ich dachte, ich rufe dich eben mal vom Golfplatz hier draußen in Green Hills an. Habe gerade mit einem erstklassigen Schlag ins Loch getroffen. Ein Loch mit einem Schlag, Al. Ein schöner Tag. Jetzt trinke ich einen Schluck Whisky. Ich dachte, es würde dich interessieren, Al. Oder bequem für mein Büro. Wenn ich mit meinem Funkwagen unterwegs bin, bin ich nicht einen Augenblick ohne Verbindung. Man kann nicht aus dem Wagen steigen, ohne Bescheid zu sagen. Habe gehalten, um in der Tankstelle auf die Toilette zu gehen. Okay, Brock, nur los. Wieso hat das so lange gedauert, Brock? Tut mir leid, Sir. Nächstes Mal passen Sie auf, Brock. Ja, Sir. Und wissen Sie, was ich dann tat? Ich kaufte eine Portion französisches Schokoladeneis und kippte es ins Wagenradio. Hatten Sie einen besonderen Grund dafür, ausgerechnet französisches Schokoladeneis ins Radio zu kippen? Es ist mein Lieblingseis. Aha. Ich dachte mir, was für mich gut genug ist, ist auch für das Radio gut. Wie kamen Sie darauf, Eis ins Radio zu kippen? Es war ein heißer Tag. Dann geschah Schweigen. Die Stille war herrlich. Als hätte ich Eiscreme in den Ohren. Sie scheinen sehr gern Eiscreme zu essen. Ich fuhr einfach herum und spürte die Stille. Ein großer Ballen vom schönsten, weichsten Flanell, der je gemacht wurde. Stille. Eine ganze Stunde Stille. Ich saß in meinem Wagen, lächelte und fühlte den Flanell in meinen Ohren. Nun weiter. Dann fielen mir die tragbaren Diathermiegeräte ein. Ich lieh mir eins und nahm es mit in den Bus, als ich abends nach Hause fuhr. Da saßen all die müden Zeitkarteninhaber mit ihren Armbandsendern und sprachen mit ihren Frauen. Jetzt bin ich an der 43. Jetzt an der 44. Jetzt an der 49. Jetzt biegen wir in die 61. ein. Ein Ehemann fluchte. Und verschwinde schon aus dieser Bar, verdammt nochmal. Geh nach Hause und fang an, das Abendbrot zu machen. Ich bin an der 70. Und das Transitsystemradio spielte Geschichten aus dem Wiener Wald. Und ein Kanarienvogel sang Worte über erstklassige Weizenflocken. Da schaltete ich meine Diathermie ein. Atmosphärische Störung. Unterbrechung. Stille. Eine schreckliche, unerwartete Stille. Die Fahrgäste waren gezwungen, miteinander zu reden. Panik. Nackte, tierische Panik. Polizei nahm sie fest. Der Bus musste anhalten. Ehemänner und Ehefrauen verloren den Kontakt zur Wirklichkeit. Das war die Hölle. das Chaos. Eichhörnchen geckerten in Käfigen. Eine Entstörungsmannschaft kam, peilte mich sofort an. Ich wurde gebührenpflichtig verwarnt und war bald zu Hause. Natürlich ohne mein Diathermiegerät. Mr. Brock, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihre ganze Verhaltensweise bis hierher nicht sehr praktisch ist? Wenn Sie Transistorradios oder Büroradios oder Autogeschäftsradios nicht mochten, warum haben Sie sich dann nicht einer Vereinigung von Radiohassern angeschlossen? Bittschriften aufgesetzt oder sich im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen organisiert? Schließlich leben wir in einer Demokratie. Und ich bin das, was man am besten eine Minderheit nennt. Ich habe mich Vereinigungen angeschlossen. Streikposten gestanden. Petitionen eingereicht. Sie vor Gericht gebracht. Ich habe Jahr für Jahr protestiert. Aber alle anderen lachten. Alle anderen liebten Busradios und Werbesendungen. Ich tanzte da aus der Reihe. Dann hätten Sie das wie ein guter Soldat tragen müssen, finden Sie nicht auch? Die Mehrheit regiert. Aber Sie gingen zu weit. Wenn ein wenig Musik ganz nett war, so dachten Sie gleich, eine Menge davon würde noch 10-mal netter sein. Ich kam nach Hause und meine Frau war hysterisch. Warum? Nur weil sie einen halben Tag lang nicht mit mir in Verbindung gestanden hatte. Sie erinnern sich doch. Ich hatte auf meinem Armbandsender herumgetanzt. In der Nacht schmiedete ich den Plan, mein Haus umzubringen. Soll das wirklich so ins Protokoll? Ja. Es totschlagen. Es ist eines dieser redenden, singenden, trällernden, wetterberichtenden, Gedichte vortragenden, Romane lesenden, klingelnden und klimpernden, Wiegenlieder summenden, wann geht er ins Betthäuser? Ein Haus, das einem unter der Dusche Opernarien entgegenschreit. Und einem im Schlaf Spanisch beibringt. Eine dieser geschwätzigen Höhlen, in denen man sich angesichts aller elektronischen Orakel kaum größer als ein Fingerhut fühlt. Mit Öfen, die sagen, ich bin eine Aprikosentorte und ich bin fertig. Oder ich bin ein erstklassiges Roastbeef, begieß mich mit Fett. Mit Betten, die einen in Schlaf wiegen und wachrütteln. Ein Haus, das Menschen gerade eben noch erträgt. Glauben Sie mir. Mit einer Wohnungstür, die bellt. Sie haben Schmutz an den Schuhen, Sir. Und einem elektronischen Staubsaugerhund, der von einem Zimmer ins andere hinter einem herschnüffelt und jeden Fingernagel oder Aschenkrümel aufsaugt, den man fallen lässt. Die ganze Nacht lang zählte ich alles auf. Und am nächsten Morgen kaufte ich eine Pistole. Ich machte meine Schuhe absichtlich schmutzig. Ich stand vor unserer Tür. Die Tür schrie schmutzige Schuhe, dreckige Schuhe, wisch deine Schuhe. Sei sauber, du. Ich erschoss das verdammte Ding im Schlüsselloch. Ich Ich lief in die Küche, wo der Ofen gerade jammerte, dreh mich um. Mitten in einem mechanischen Omelett brachte ich den Ofen um. Wie der zischte und kreischte. Ich habe Kurzschluss. Dann klingelte das Telefon wie ein verzogener Balg. Ich schob es in den Müllschlucker. Ich muss aber dabei betonen, dass ich nichts gegen Müllschlucker habe. Er war nur ein unschuldiger Augenzeuge. Er tut mir leid. Er ist wirklich eine praktische Einrichtung. Sagte nie ein Wort. Schnurrte die meiste Zeit wie ein schläfriger Löwe, wenn er unsere Abfälle verdaute. Ich werde ihn reparieren lassen. Dann ging ich hinein und erschoss den Fernsehapparat. Dieses heimtückische Biest. Diese Meduse. Die jeden Abend 1 Milliarde Leute vor sich hinglotzen und zu Stein gefrieren lässt. Diese Sirene, die rief und sang und so viel versprach und am Ende doch so wenig gab. Ich hatte mir das hin und her überlegt. Gehofft und gewartet. Meine Frau schrie wie ein kopfloser, kollernder Truthahn aus der Wohnungstür. Die Polizei kam. Hier bin ich. Allen klar, als sie diese Verbrechen begingen, dass der Armbandsender, das Rundfunkgerät, das Telefon, das Busradio, die Büro in der Kommunikationsanlage nur ausgeliehen waren und jemand anderem gehörten. Ich würde es glatt noch einmal tun. Möchten Sie keine weitere Hilfe vom Büro für seelische Gesundheit? Sind Sie bereit, die Konsequenzen zu tragen? Das ist nur der Anfang. Ich bin die Vorhut jenes kleinen Teils der Öffentlichkeit, der den Lärm nicht mehr erträgt. Der ausgenutzt, herumgestoßen und angeschrien wird. Jeden Augenblick Musik. Jeden Augenblick in Kontakt mit einer Stimme irgendwoher. Sie werden sehen. Der Aufstand beginnt. Mein Name wird in die Geschichte eingehen. Natürlich seine Zeit. Aber passen Sie auf. Die Saat ist ausgesät. In der ganzen Welt wurde über mich berichtet. Im Fernsehen, im Rundfunk, in Filmen. 1 Milliarde Leute wissen von mir. 'Achten Sie genau auf Ihre Wirtschaftszeiten. Es kann jeden Tag sein. Vielleicht heute. Verfolgen Sie den plötzlichen Anstieg, den Aufschwung im Verkauf von französischem Schokoladeneis. Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Ich werde nur eine Weile herumsitzen und mir die schönen weichen Ballen aus dem stillen Material in beide Ohren stopfen. Auf Wiedersehen. Ja. Er ging allein durch Büros und Korridore. Auf den ersten 20 Metern seines Weges begleitete ihn das chinesische Tambourin. Dann war es Zigarren, Bachs Passacaglia und Fuge in irgendeiner Molltonart, Tigerrett und Liebe ist wie eine Zigarette. Er holte den zerbrochenen Armbandsender aus seiner Tasche, wie eine tote Gottesanbeterin, und trat in sein Büro. Desorientiert, aber friedlich. Weigert sich, die einfachsten Gegebenheiten seiner Umgebung zu akzeptieren und mit ihnen zu arbeiten. Prognose. Unbestimmt. Als ich fortging, freute er sich an einem Stück unsichtbaren Materials. Thank you. drei Telefone klingelten. Ein Ersatzarmbandsender in seiner Schreibtischschublade surrte wie ein verletzter Grashüpfer. Die Intercom ließ ein rosa Licht aufleuchten und klickte. Drei Telefone klingelten. Die Schublade surrte. Durch die offene Tür wehte Musik herein. Der Psychiater befestigte gelassen summend den neuen Armbandsender an seinem Handgelenk, schaltete die Intercom ein, sprach einen Augenblick, nahm den Hörer ab, redete, nahm den zweiten Hörer ab, redete, nahm den dritten Hörer ab, redete, drückte auf den Knopf des Armbandsenders und redete. Ruhig, mit kühlem, heiterem Gesicht, inmitten von all der Musik, den aufblitzenden Lichtern, den drei Telefonen, die schon wieder klingelten, und seine Hände griffen hierhin und dorthin, während sein Armbandsender surrte und die Intercoms redeten und Stimmen von der Decke herabsprachen. Und er ging seinen Weg weiter durch den Rest eines kühlen, mit Klimaanlage versehenen langen Nachmittags. Telefon, Armbandsender, Intercom, Telefon, Armbandsender, Intercom, Telefon, Armbandsender, Intercom, Telefon, Armbandsender, Intercom, Telefon, Armbandsender, Intercom, Telefon, Armbandsender. Der Mörder. Nach der gleichnamigen Kurzgeschichte von Ray Bradbury. Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Margarete Bormann. Es sprachen Erzähler Heiner Schmidt, Albert Brock, Gottfried John, Psychiater Heinz Meyer. Bearbeitung und Realisation Hans-Ulrich Minke, Gerd Bazin und Ruth Hofmann. Eine Produktion des RIAS Berlin mit dem Hessischen Rundfunk aus dem Jahr 1975. Den Schluss der Geschichte hat der Autor übrigens 1990 für seine Fernsehserie The Ray Bradbury Theater abgeändert. Nachdem er Brock verlassen hat, kehrt der Psychiater in sein Büro zurück, in dem ihn wieder seine quäkenden Kommunikationsgeräte erwarten. Angewidert zerbeißt er das Anstecktelefon und bittet seine Sekretärin um einen Schokoladenshake. Was er damit vorhat, kann man sich denken.